MDR Kultur. Hörspielzeit. Zu der wir Sie nun, wenngleich aufgrund der Übertragung der internationalen Musikfestspiele etwas später als gewohnt, herzlich willkommen heißen. Wenn einer in sein 30. Jahr geht. Mit diesen Worten beginnt die Erzählung Das 30. Jahr von Ingeborg Bachmann, die 1961 erschien. Das Erreichen dieses Alters markiert das endgültige Ende der Jugend und den Beginn dessen, was gemeinhin als Berufsleben umschrieben wird. Dem 30-jährigen Helden der Geschichte erscheint es als eine einzige Falle. Zunächst versucht er zwar, jede Entscheidung zu vermeiden und bleibt in einem Schwebezustand, der sich jedoch zunehmend in einen Rückzug in sich selbst verdichtet. Knapp 40 Jahre später nahm sich die 1962 in Weimar geborene Autorin Sibylle Berg erneut dieses Themas an. Wenngleich auf eine weniger problematisierend philosophische Art und Weise, denn ihre Figuren entspringen nicht der Nachkriegsgeneration, es ist die Jugend oder eben nicht mehr ganz so junge Jugend der 90er Jahre, die sorg- und illusionslose Generation am Ende des Millenniums, die hier zwischen Meetings und Locations, zwischen fußbodenbeheizten Wohnungen und gläsernen Büros durch die großen Städte irrt. Dabei wissen sie nur eines ganz genau: Es müsste etwas geben, irgendwas, das uns von uns ablenkt. Wissen Sie denn auch? Doch was sollte das sein? Etwa das Glück? Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Nach dem gleichnamigen Roman von Sibylle Berg. Vera trinkt Kaffee. Glückwunsch, sagt Vera. Das Wort steht in der leeren Küche. Fröstelt. Schaut sich die Küchenzeile an, das Wort, und verkriecht sich unter der Spüle. Stirbt daraufhin. Keiner ist da, um Vera zu gratulieren. Was soll mir auch wer gratulieren und vor allem wozu? Denkt Vera. Wer bis 30 nicht versteht, worum es geht, wird es nicht mehr begreifen. Vera trinkt Kaffee. Sie guckt dabei ihre Beine an. Oh, da sind blaue Adern drauf, die gestern da noch nicht waren. Seit ihrem 30. Geburtstag findet Vera andauernd Dinge an sich. Dinge, die zu einem Menschen gehören, der nicht mehr jung ist. Ich könnte mal rausgehen und mir Kuchen holen. Denkt Vera. Am Tisch in der Küche sitzt sie dann und isst den Kuchen auf. Guckt ihre Beine an. Und dann wird ihr schlecht. Von dem Kuchen? Von dem Kuchen. Nora hat Hunger. Seit ich nicht mehr esse, brauche ich niemanden mehr. Meine Eltern sind fremde Personen geworden. Es ist mir egal, ob sie mich beachten oder nicht. Mit einem Ziel ist keiner alleine. Meine Mutter war mit mir bei einem Psychologen. Bedrückt dich was? Der Mann war echt fett. Was soll ich einem fremden, dicken Mann irgendwas erzählen? Ein Mann, der sich selbst nicht unter Kontrolle hat, der frisst. Gestern waren es 40 Kilo. Ich bin 1,75 groß. Vielleicht wachse ich noch. Dünner werde ich auf jeden Fall. Ich habe ein Ziel. Bettina guckt so. Ich liege neben dir und guck die Decke an. Vor der Tür unten so eine Ampel, die Decke färbt. Ich drehe den Kopf und sehe, dass du mich ansiehst. Ampeln ganz weit in der Nacht. Ich greife nach dir und wir fangen an, mit unseren Körpern Sachen zu machen, die unsere Köpfe gar nicht mehr wollen. Ein letztes Umarmen. Zusammenschlafen mit dem Gefühl, das ist das letzte Mal. Das bringt wirklich gar nichts. Tom geht weg. Ich weine nicht. Ich gehe einfach nur nach Hause. Ich werde mir die Frau abduschen. Wenn Weihnachten ist, und ich kann euch sagen, das kommt immer schneller, als man so denkt, werde ich wieder vor diesem Kaufhaus hier stehen. Weihnachten ist da eine Eisenbahn drin in dem Schaufenster. Die fährt durch verschneite Dörfer. Die Häuschen sind von innen beleuchtet. Ich stehe da immer. Ich stelle mir Sachen vor, die in diesen Häuschen passieren. Was ich sagen will, ist, irgendwie suche ich nach einer Frau, die Weihnachten mit mir zu diesem Schaufenster geht und die mir dann eine Eisenbahn schenkt. Vera sitzt auf dem Balkon. Vera und Helge sind verheiratet. Sie sitzen draußen auf dem Balkon. Ein Sommerabend. Die Luft fleischwarm. Vera sieht Helge an. Der sitzt neben ihr und ist tausend Gedanken entfernt. Sie schaut in den Himmel und sucht dort einen Satz. Der alles ändert. Ein Satz nur. Helge. Himmel, schenk mir einen Satz. Helge. Helge trinkt Bier. Ein schöner Abend. Helge bleibt stumm. Der Himmel ist ein Verräter. Vera steht auf und geht in die Küche. Sie wäscht ab und überlegt sich, was sie morgen ins Büro anziehen soll. Und dann fällt mir ein, dass Nora bald Geburtstag hat. Ich bin weggefahren. Nora ist weggefahren. Nora ist weggefahren? Nora ist weggefahren. Ans Meer. In meinem Alter kann man alleine ans Meer fahren. Wenn ich zurückkomme, werde ich von zu Hause ausziehen. Vielleicht komme ich auch gar nicht zurück. Ich rede mit niemandem mehr. Zu Hause nicht und hier auch nicht. Ich habe einen Schlafsack. Den ganzen Tag laufe ich und abends lege ich mich in den Schlafsack. Es ist ziemlich kalt. Das Meer ist langweilig. Was sind Sie von Beruf? Pianist. Ah, interessant. In welchem Orchester, wenn man fragen darf? Oh, Sie dürfen. Im Marriott. Was ist das? Das ist ein Hotel mit einer Bar und ich bin der gottverdammte Barpianist. Oh, interessant. Nein, Sie Arschgesicht, das ist nicht interessant. Das ist einfach nur Scheiße. Jeden Abend das Lied des eigenen Versagens spielen zu müssen. Helge geht ins Hotel. Wie jeden Abend. Wie jeden Abend außer Dienstag und Mittwoch. Eine Frau wird an mein Klavier kommen. Vorher wird sie mir ein paar Getränke ans Klavier bringen lassen, die ich nicht mag. Süße Cocktails mit Schirmchen. Aber ich werde die trinken. Ich hab's mal nüchtern machen wollen. Da ging es nicht. Also trinke ich diesen süßen Scheiß. Zimmer 65, sagt sie. Eine kommt immer. Ich gehe dann auf Zimmer 65. Die Frau ist angetrunken und sie ist alt für eine Frau, die sich nach ein paar Gläsern nicht mehr unter Kontrolle hat. Und ich bringe sie dazu, dass sie mir Geld anbietet. Nicht, weil ich es brauche. Ich weiß nicht, was ich mit Geld soll, außer es zu vertrinken. Vera glaubt nichts. Sie haben es wirklich nicht leicht im Moment. Sie haben es wirklich nicht leicht im Moment. Sie haben es wirklich nicht leicht im Moment. Ihre Tochter ist weg. Ich denke... sie wird nicht zurückkehren. Sie wird nicht zurückkehren. Ja, ist recht. Vera glaubt nichts. Es gibt auch noch nichts, was sie glauben könnte. Aber es ist schon mal eine gute Grundhaltung, nichts zu glauben. Wenn eines zu einer Wahrsagerin, geht. Die Wahrsagerin sieht aus wie eine etwas verwahrloste Bankangestellte. Und wie sich später herausstellt, ist sie eine etwas verwahrloste Bankangestellte. Sie raucht Kette, die Kippe im Mund. Ihr Mann fühlt sich eher zum eigenen Geschlecht hingezogen. Ja. Denkt Vera. Er schläft zwar jede Nacht mit einer anderen Frau, aber wahrscheinlich irrt er sich da nur und denkt, das sind verkleidete Männer. Sie werden auch bald weggehen. Warum eigentlich? Mit dem nicht? Falschen Mann. Dann sieht die Wahrsagerin irgendwas in den Karten und reißt den Mund auf. Die Kippe fällt auf den Tisch und Vera muss lachen. Die Wahrsagerin lacht nicht, sondern verabschiedet sich zügig. Manchmal denke ich, es wäre total gut, an irgendwas glauben zu können. An eine politische Idee oder so. Vera geht ins Büro. Aber heute glaubt kaum wer noch was. Und darum warten alle. Ich gehe ins Büro. Ich werde erst mal Kaffee trinken. Tom liegt im Bett. Auf mir liegt meine Elch-Wärmflasche. Erwachsen sind die mit 40. Die kenne ich schon von Weitem. Ich bin was über 30. Ich bin müde. Vielleicht, weil ich älter werde. Wann eigentlich kommen Männer in die Midlife-Krise? Die Leute, die so alt sind wie ich, wissen alle nicht, wie das geht mit dem Leben. Weil es cool ist, versuchen alle viel Geld zu verdienen. Das geben sie dann für Spielzeug aus. Klamotten. Für Snowboards, Klamotten. Und Autos. Ich auch. Meine Kollegen tragen Anzüge und reden in Meetings über... Wordings, Locations. Locations. Und motivationale Schubkraft. Frage ich sie, wozu sie auf der Welt sind, dann erzählen sie was von Geld, Freiheit, Spaß und später Familie. Später, wenn wir erwachsen sind. Ich liege in meinem Bett und auf einmal scheißt mich alles an. Ich werde morgen aufstehen und ein neues Leben anfangen. Echt, ich glaube, das mache ich. Echt. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Echt. Ich glaube, das mache ich. Bettina fährt Taxi. Ich bin durcheinander. Ich bin in ein Taxi gestiegen und habe gesagt, zum Bahnhof. Dann fuhr es los und ich habe dann gemerkt, dass Flughafen der Sache, von der ich nicht wusste, um was es sich handelt, näher kommt. Na, dann war ich am Flughafen, immer noch keine Ahnung. Ich ging zu dem Schalter, wo immer Tickets hinterlegt werden. Die Frau lächelt und gibt mir ein Ticket nach Düsseldorf. Und dann fiel es mir wieder ein. Ich sollte da ein Konzert von so einer Scheißband besuchen. Ich war in den letzten beiden Wochen in Paris, in London und in Berlin. Da kann ich ja schon mal durcheinander kommen. Ich weiß ganz sicher, dass ich das Zeug zu einem Star habe. Nach dem Konzert treffe ich die Musiker in ihrem Hotel. Ich war schon in vielen Bands. Immer war eine Stümper, ohne Starqualität. Die Burschen sind total cool und denken wirklich, sie wären Stars. Ich glaube, Stars müssen nicht auf den Boden aschen und ihre langen Beine über Sessel lehnen. Ich wohne in einer miesen kleinen Bude, weil keiner checkt, dass es echt Kunst ist, was ich bringe. Und dann nehme ich diesen Mann wahr. Und während ich ihn wahrnehme und mich in ihn verliebe, denke ich, das ist doch wie eine Krankheit mit dem dauernden Verlieben und Unglück. Und wirklich, das läuft alles zur gleichen Zeit ab, während ich diesen Mann anschaue. Immer sind da solche Frauen. Pitt ärgert sich. Die heute hat die Journalistennummer gebracht. Ich hab da mit ihr geschlafen. Die Frau war schon älter. Und ehrlich, mittendrin ist mir voll schlecht geworden. Ich sah mich auf dieser Frau liegen und wusste auf einmal gar nicht mehr warum. Dann fiel mir das zum Glück wieder ein. Es ist Rock'n'Roll, man. Es ist mein Job. Da konnte ich die Sache dann zu Ende bringen. Helge fährt weg. Ich war mal in Venedig gewesen, mit meiner ersten Freundin. Wir verstanden uns wie Mann und Frau, immer, nicht. Mir hat es da gut gefallen und ich dachte mir, wenn ich mal sterben will, komme ich wieder hierher. Weil ich weiß gar nicht, wie ich es in den Zug geschafft habe. Draußen sind Berge, die Schweiz. Ich bin zu müde, selbst um das Heidi zu erwürgen. Unmöglich, jetzt die Tür vom Zug aufzumachen und mich rausgehen. Unmöglich, muss ich abwarten, mich sammeln, mich töten. In Venedig, in dieser Pension. Aber will eines sterben, wenn es noch einen Gefallen an der Erfüllung von Bildern hat? Das war an einem Montag. Tom fährt mal los. Irgendwie wollte ich nur einen sauberen Abgang. So gegen 11 Uhr war Tom ins Büro seines Chefs gegangen und hatte ihm seinen Hintern gezeigt. Der Chef guckte auf den Arsch und sagte: Sie haben da ein paar unangenehme Pickel, das Arschloch. Danach ging Tom nach Hause und hat ein paar Sachen gepackt. Stand dann an so einer Straße rum und versuchte ein Auto anzuhalten. Das dauert ganz schön lange, bis so ein Auto hält. Aber Tom war das egal. Er hatte es nicht eilig, sagen wir mal. Und am Morgen stand Tom an einer Raststätte in der Schweiz. Und in der Schweiz sehen Raststätten manchmal aus wie ganz schöne Hotels. Sieht aus wie ein Hotel, diese Tanke. Tom guckte die Berge an und dann stieg er in einen Laster. Am Abend waren sie schon tief in Frankreich. Der nächste Laster fuhr mit Tom über die Grenze nach Spanien. Und dann war ich lange genug Laster gefahren. Nora ist unterwegs. Ich habe wenig geredet. Seit einem Monat eigentlich gar nicht mehr geredet. Ein Typ steht neben mir, er grinst und sein Mund ist voller Zahnlücken. Ich werde auch mit ihm nicht reden. Er spricht Spanisch. Ja, natürlich gehe ich mit ihm. Was soll ich sonst tun? Zweiter Stock, eine Matratze. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr reden. Noch nicht einmal mit mir selbst. Zurück kann ich auch nicht. Ich weiß, dass es dort nicht anders wäre. Wir sind die Generation der Beschissenen. Alles mussten wir erklären und jetzt haben wir den Mist. Wir sind die Generation der Beschissenen. Alles mussten wir erklären und jetzt haben wir den Mist. Und nicht mal mehr die Liebe ist noch ein Geheimnis. Da wissen wir, dass es um Hormone geht, um Paarung, um Evolution. Bettina blöd. In einer Stunde kommt er. Ich ziehe mich um und um. Parfüm, Puder. Ich mach Kerzen an, stell Wein hin, räum ihn wieder weg. Und ich sag noch schnell, nichts will ich mehr wissen von Chemie und Hormonen und so. Ich will die reine Liebe. Er kommt. Nicht. 10 nach 5. 20 nach 5. Kommt er. Lächelt. Nicht. Setzt sich. Frag mich. Ich hab's eilig. Ich tue, als würde ich mitschreiben. Ich schreibe. Scheiße, scheiße, scheiße. Er sieht mich an. Willst du mit mir schlafen? Was soll ich sagen? Er steht auf. Komm. Er geht an mir vorbei ins Schlafzimmer. Ich ihm nach, was sonst. Er bleibt stehen, zu dicht. Ich fall an seine Brust, aber die gehört mir nicht. Er fasst unter meinen Rock, wirft mich aufs Bett. Da liege ich. Ich höre, wie er seine Hose aufmacht und warte. Da macht er seine Scheißhose wieder zu. Und ich höre, wie er die Tür zuschlägt. Bettina sitzt vor dem Café. Dem Café? Da sitzt nicht irgendwer, sondern nur wer dazugehört. Ein Fotograf sitzt neben Bettina. Er hat sich eine Glatze geschnitten und versucht auszusehen, als wäre er ein echter Typ. Der Fotograf sagt gerade, ich habe total hässliche Füße, guck mal. Bettina wird übel vor Langeweile. Sie sieht Vera über den Platz kommen. Ein bisschen unsicher, wie immer, wenn so viele lässige Menschen da sind, läuft Vera. Der Fotograf begreift, dass er seine Chance vertan hat und darum geht er mit seinen hässlichen Füßen weg. Warum ist es so, dass man sich in die wenigsten Menschen verlieben kann? Fragt Bettina ihre Freundin. Und Vera sagt... Das ist so, weil wir uns nie in Menschen verlieben, sondern in komplizierte Ideen. Bettina nickt und schweigt. Wir kennen uns jetzt seit 18 Jahren. Das Schweigen zwischen uns wird noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, ich bin unglücklich verliebt. Vera sagt da gar nichts zu. Bettina verliebt sich andauernd und meistens unglücklich. Und es ist Veras Rolle, sich das einfach anzuhören. Und Bettina erzählt, dass es der Mann ist und dass er nicht anruft. Aber vermutlich nur, weil er gerade irgendwie zu tun hat. Vera seufzt, denn sie weiß, Geschichten, die so beginnen, haben nie ein gutes Ende. Zwei alte Männer kommen. Sie ziehen sich voneinander abgewandt aus. Legen die Sachen auf Bruch und gehen ins Wasser. Ich würde hier nicht ins Wasser gehen. Sieht nach Hautfäule aus oder so. Tom sitzt am Meer. Die beiden bleiben stehen. Das Wasser geht ihm bis zum Schritt. Sie schauen zum Horizont und stehen einfach da. Vielleicht warten sie auf eine nackte Frau oder dass sie noch mal jung werden. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Ich möchte nicht noch mal jung sein. Nora wird angesprochen. Nora war in Barcelona angekommen. Ein Junge hatte sie angesprochen, der war in Deutschland geboren. Aber so genau interessierten Nora die Zusammenhänge nicht. Nora stieg mit ihm in einen Keller, da wohnte er. Er hatte die Wände schwarz gestrichen und redete ganz wichtig über Sadomasochismus. Und fragte, ob sie gepierst werden wollte. Nora war das egal. Der Junge nahm eine Zange und schoss Nora einen Ring durch die Braue und einen durch den Nabel. Nora merkte das kaum. Helge ist immer noch nicht tot. Am Tag läuft Helge durch die Stadt, um abends müde zu sein. So müde, dass er es endlich schafft, sich umzubringen. Läuft er über Brücken, am Wasser längs und denkt sich, Europa ist irgendwie zu langsam, echt zu alt. Europa ist irgendwie zu langsam, echt zu alt. Überall auf der Welt sind Menschen mit Handys und alle haben eins gemeinsam. Sie wollen den Kapitalismus. Aber besser und schneller. Und eigentlich noch mehr als den Kapitalismus. Kein Mensch, der den Kapitalismus will und noch mehr als das, kann es sich erlauben, Siesta zu machen und andauernd Spaghettis zu essen. Ob man sich eigentlich auch tot trinken kann? Und wie lange das wohl dauert? Bettina in der Bar. Ich sitze also in der Bar und schaue zum Eingang. Ich sitze in allen Bars und warte, dass er zur Tür reinkommt. Ich warte und warte. Ich sehne mich so nach einem eigenen Menschen. Lieber Gott, schenk mir einen eigenen Menschen. Einen, der nur mir gehört. Okay. Sagt der liebe Gott. Es fackelt ein bisschen. Und ein alter Mann sitzt vor mir. Dem läuft Spucke aus dem Mund und er guckt wie eine Kuh. Und der gehört jetzt dir. Mein eigener Mensch hat definitiv einen Dachschaden. Oh, sorry. So war das nicht gemeint. Und da ist der Trottel verschwunden. Der liebe Gott zieht eine Augenbraue hoch. Jetzt kriegst du gar keinen mehr. Jetzt kriegst du gar keinen mehr. Ich sehe zum Fenster raus. Draußen läuft Pitt vorbei. Er, mein Musiker, mein Liebster. Er produziert sich. Er will Eindruck machen, eine Frau ist an seiner Seite. Die ignoriert ihn. Mein Mund geht auf, die Frau ist Vera. Gott, bist du scheiße. Vera und Pitt sagen nix. Reden macht Wirklichkeit. Wirklichkeit ist für jeden was anderes. Die Wirklichkeit für Vera ist, dass sie viel älter ist als der Junge, dass sie verheiratet ist und ein Kind hat, das keins mehr ist. Und dass sie in einem hässlichen Haus lebt, in ein hässliches Leben gehen muss. Und die Wirklichkeit für den Jungen ist, dass er einen Schwindel lebt, weil er weiß, dass er kein Talent hat und ihm die Prozente Ehrgeiz fehlen, die Talentlosen dennoch Erfolg bringen. Und dass er gleich 30 ist und nicht weiß, was er werden will, außer Rockstar. Die beiden Menschen nebeneinander. Die schweigen. Und die Augen zumachen. Um nicht sehen zu müssen, was für sie Wirklichkeit ist. Nora immer noch bei dem Jungen. Das Piercing tat gar nicht mehr weh. Einige machten sich jetzt Narben. Das ist auch okay. Nora ging ins Bad und versuchte mit einer Rasierklinge einen Schnitt. Das tat weh. Nora nahm eine Ecstasy und legte sich aufs Bett, schnitt sich in den Arm und sah zu, wie das Blut rauskam. Jetzt tat es nicht mehr weh. Eine Blutzelle hatte sich als Maikäfer verkleidet. Tom fährt nach Barcelona. Die erste Pension nehme ich. Klo auf dem Flur. Ich schaffe es gerade noch. So ein Loch im Fußboden ist das. Ich habe Durchfall. Kein Papier da. Ich suche in dem Eimer, der da steht, nach einem Fetzen. Zieh meine Hand raus, voll Kot. Ich rutsch aus, fall in den Kot, der um das Loch verteilt ist. Ich atme Kot, schleppe mich in mein heißes Zimmer. Das Bett hält nicht an. Ich hasse Barcelona. Vera sagt was. Einfach aufstehen und fröhlich drauf losreden von Frühstück und so. Geht nicht. Denkt Vera. Und einfach nochmal ficken. Geht nicht. Denkt Pitt. Die Mittagssonne war gekommen und hat er uns schwitzen gemacht. Musste also was passieren. Was sagen, was sagen? Was sagen, was sagen, ohne dass etwas kaputt geht? Was sagen, ohne dass etwas kaputt geht. Und Vera ist mutig. Nimmt das Gefühl, das noch ganz dünn ist, aus dem Bauch raus. Wickelt Worte darum, um es anzufassen. Hebt es mit den Worten aus dem Bauch raus ans Licht. Aber eben, das Gefühl hat Angst vor dem Tag. Und die Worte bilden Lücken, durch die rutscht das Gefühl und fällt auf den Boden. Pitt hört die Worte, sieht das Gefühl nicht und steht auf. Die Frau steht auch auf. Beide geben sich einen Kuss auf die Wange. Ein Nichts von einem Kuss. Die Sonne macht das Zimmer hässlich. Der Kuss macht die Nacht ungeschehen. Nora und Tom sitzen rum. Aufenthaltsräume in Krankenhäusern sind wohl auf der ganzen Welt gleich. In einer Ecke des gelben Raumes sitzt Nora. Sie wurde eingeliefert, weil sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Weil Nora überdies noch böses Untergewicht hatte und vermutlich einen Dachschaden, behielten sie die Ärzte gerne im Krankenhaus. In einer weiteren Ecke des Zimmers sitzt Tom. Tom wurde mit einem schlimmen Fall von Diphtherie eingeliefert. Und eigentlich hätte er nach Ansicht der Ärzte schon tot sein müssen. Ist er aber nicht. Er sitzt im Raucherzimmer und macht sich Gedanken über Noras Krankheit. Und Nora guckt Tom an, denkt nur, dass er für einen Krankenhauspatienten total gut aussieht. Lange Haare bei Männern findet Nora sowieso gut. Und dann guckt Nora auf den Flur, weil da gerade eine Trage langgerollt wird, ein zugedeckter Mensch drauf. Leichen sind schlimm. Denkt Nora. Und in dem Moment sagt Tom. Leichen sind irgendwie schlimm. Helge entdeckt den Tunnelblick. Die optimale Eingrenzung des Blickes findet nach 5 Gläsern Wein statt. Oder nach 4 Gläsern Grappa. Wichtig ist, dass das optische Phänomen nicht verloren geht. Es lässt sich durch weitere Gläser Wein oder Grappa stabilisieren. Ein Blick in den Himmel. Du kannst ein Stück herausschneiden. Sieht aus wie Tapete. Die Realität wurde von einem Tapetenhersteller hergestellt. Er wechselt ständig seine Tapeten aus. Mal Himmel, mal Venedig. Noch ein Grappa. Vera ist durcheinander. Sie macht sich Sorgen. Selbst wenn sie sich klar macht, dass Nora so alt ist wie sie selbst, als sie schwanger war und schon längst mit Helge zusammenwohnte. Sorgen macht sie sich trotzdem. Sorgen macht sie sich trotzdem. Und nun ist auch Helge weg. Um ihn macht sie sich keine Sorgen. Vera merkt, dass sie Lust hätte, aus der Wohnung wegzugehen. Aus der Stadt wegzugehen. Irgendwohin. Das Telefon klingelt. Es ist Pitt. Hey du. Lass uns zusammen nach Amerika fahren. Wir könnten heiraten. Ich bin schon verheiratet. Na okay, dann lass uns eben einfach so nach Amerika fahren. Gut. Wann fahren wir? Erst mit morgen. Okay. Dann geht sie zur Bank. Holt all das Geld, das sie gespart hat. Denk nochmal an Nora. Denk, dass die wirklich alt genug ist. Läuft die Treppen runter und dann bleibt sie nochmal stehen. Und denkt. Diesen Dreck werde ich nie wieder riechen. Ein normaler Tag für Bettina. 1. Dann rief Herr Tom Forde von meiner Bank an. Ihr Dispo ist um 10.000 Mark überzogen, sagt er. Und ich sag, ruf ich Sie an, wenn der Dispo nicht überzogen ist? Möchten Sie, dass ich Sie in Zukunft anrufe und sage, morgen, Herr Tom Forde, mein Dispo ist heute nicht überzogen? Sagt er nichts drauf. Dann gehe ich raus, stehe bei Chibo und sehe die Menschen an, die richtig arbeiten müssen. Denen werden einige Entscheidungen abgenommen, wie zum Beispiel die Was-mache-ich-jetzt-Entscheidung. Nora steht so rum. Keine Ahnung, wie lange ich vor diesem scheiß Krankenhaus stehe. Ich überlege, wo ich jetzt hin soll und so. Geld habe ich nicht mehr. Nach Hause will ich nicht. Weiter in Spanien herumziehen auch nicht. Und wie ich so denke, kommt Tom. In den ich verliebt bin. Und mir fallen keine schlauen Sachen ein, wie er so neben mir steht. Er weiß nicht, wo er hin will. Geld hat er auch keins mehr. In solchen Situationen überfallen die im Film immer eine Bank. Gut. Dann sollten wir das mal auch tun. Und dann könnten wir weiter nach Italien. Das ist schöner. Er sieht mich an, guckt, ob ich spinne, aber ich bin ganz ernst. Okay. Ein alter Lasterheld. Der Fahrer muss bis zur französischen Grenze. Als wir in der Nacht in dem Ort, dem letzten vor der Grenze ankommen, sind wir müde. Wir legen uns in so eine Parkanlage und vorher sind wir durch den Ort gelaufen. Der hat zwei Banken. Eine ist uns sympathisch. Als es hell wird, nehmen wir ein paar Strumpfhosen von mir. Ich frag Tom, ob er weiß, wie man auf Spanisch sagt, das ist ein Überfall und so. Ich meine, ob er sich da korrekt ausdrücken kann. Kann er nicht. Also sehen wir in seinem Wörterbuch nach. Überfall steht da nicht. Wir kriegen nur den Satz zusammen. Das ist ein unangenehmes Ereignis, ich brauche Geld. Das lernen wir auswendig. Zuerst kaufen wir in einem Souvenirladen eine Wasserpistole. Wir gehen zu der Bank. Es ist ziemlich ruhig. Wir setzen die Strumpfteile aufs Gesicht und gehen da rein. Das ist ein unangenehmes Ereignis. Ich brauche Geld. Ich drohe mit der Plastikpistole. Die Leute in der Bank haben Angst. Wir haben nicht daran gedacht, einen Beutel mitzunehmen. Also nehmen wir die Handtasche der Kassiererin. Dann gehen wir aus der Bank, die Masken runter und um die Ecke. Ich muss so lachen, dass ich mich einpisse. Durch die Grenze laufen wir einfach. Die wollen nicht bei unsere Pässe sehen. Ein ganz normaler Tag für Bettina. 2. Ich weiß nicht, was andere Menschen mit ihrer Zeit machen. Ich finde es schwierig, die rumzukriegen. Speziell schwierig wird es bei Paaren. Irgendwann läuft es immer drauf raus, dass ein Paar zusammen im Bett liegt und fernsieht. Tja, als Paar ist man noch ungnädiger der Langeweile gegenüber. Ja, man kann sich einreden, die Langeweile strömt vom Paarpartner ab. Alleine täte man sich nie langweilen. Fuck California. Pitt sieht Amerika. Das also ist Amerika. Komisch heiß hier. Zeit, dass wir weiterfahren. Ein normaler Tag für Bettina, Fortsetzung 2. Ein normaler Tag für Bettina, Fortsetzung 2. Übrigens, die richtig Schlauen haben erkannt, dass Langeweile der Normalzustand des nicht schwer arbeitenden Menschen ist. Im Tunnelblick erscheinen interessante Menschendetails. Ein rosa Bein von einer Frau und ein weißer Socken, der das Bein abschließt, wie eine Papierrosette einen Gänselauf. Helge findet Freitag. Ein Mann mit wenigen Haaren zu einer Seite gekämmt, der steht und mit einem Finger auf ein Bauwerk zeigt. Als würde das Bauwerk nur durch seinen Finger am Stehen bleiben. Als würden die Frauen, die er bei sich hat, ohne den Finger nicht schauen können. Angst um seine Weinflasche lässt ihn den Blick zur Seite wenden. Da hat sich ein kleiner Eingeborener hingesetzt. Ein Junge. 17 vielleicht. In seinem Gesicht Unschuld. Schaut er mich an und lächelt. Mein Freitag. Denkt Helges verwirrter Geist. Irgendwann reicht Helge seine Weinflasche zu dem Jungen. Der Junge trinkt. Und als Helge sich viele Stunden später zum Gehen bereitstellt, folgt der Junge mit Selbstverständnis. Tom und Nora verlieben sich und so ein Scheiß. Küssen findet Nora eigentlich nicht so toll, aber diesmal ist es schön. Es geht gar nicht um das Küssgefühl, sondern um das, was der Kuss bedeutet. Ein gemeinsames Leben bedeutet der Kuss für Nora. Nie mehr einsam sein. Tom nimmt Noras Hand und legt sie auf seinen Schwanz. Nora weiß nicht, warum die Hand da liegen soll und drückt. Tom stöhnt. Nora lässt los. Tom denkt nicht mehr und beginnt seine Arbeit. Noch nie habe ich so ein junges Mädchen gehabt und noch nie so ein dünnes. Vera wundert sich. Dass es schlechter wurde, fing außerhalb des Bettes an. Im Bett war alles gut. So Kleinigkeiten waren das. Eine Bestellung aufgab in Restaurants. Dass er immer auf die Toilette musste, wenn die Rechnung kam. Und dass ich merkte, dass ich seine Späße peinlich fand. Also ich konnte nicht mehr lustig finden, dass er in jedem Lokal die Zuckerstreuer losschraubte. Und dass er im Supermarkt immer den ganzen Korb mit Gebissreinigern vollpackte. Worte waren es auch, die mich störten. Geilomat. Tschüssikowski, null Problemo, also solche Worte. Helge und Freitag waren vom lauten Platz weggegangen, vom Menschen weg. In Gassen, die sie immer näher zueinander führten. Zu einem Park, ein blaues Licht. Sanken, weil genug Schritte gewechselt waren, auf einen Bettboden. Lagen dicht, konnte eines den Atem des anderen hören, die Hände auch dicht. Streifte eine die andere, fanden sich dann. Der Mond stieg aus der Lagune, wie ein drohroter, geschwörener Warner. Doch den beiden hieß er nur Liebe. Na und so weiter, bis die Typen halt so in Helges Bett lagen und tierisch rumbumsten. Vera fährt Auto. Indianer hatten so einen spacigen Kontakt zur Natur und so. Und die großen Geheimnisse, die kennen sie so. Ja, klar, Pitt. Wenn du es willst, fahren wir halt Indianer gucken. Vera fährt Auto. Sie ist angespannt. Indianer interessieren sie einen Scheiß. Pitt labert schon den ganzen Morgen von Träumen, in denen er sich gesehen hat, mit langem Haar und Federschmuck. Vielleicht hätte sie das vor 4 Wochen alles noch spannend gefunden. Jetzt ist aber 4 Wochen zu spät. Pitt sitzt auf dem Beifahrersitz. Er trommelt lautlos Indianerrhythmen auf seine Knie. Die Augen geschlossen und aus dem Kopf summt ein Hey, ja, hey, ja, hey, ja, hey, ja. Wir fahren in das Reservat. Hässliche Billighäuser mit vollen Mülltonnen. Davor hässliche Männer mit Schlitzaugen und Bierflaschen in der Hand. Vera will nicht aussteigen. Pitt auch nicht. Wir fahren aus dem Reservat raus. Wenigstens summt Pitt nicht mehr. Wir fahren und schweigen. Wir fahren und schweigen. Ich glaube, ich will wieder nach Hause. Es hat keinen Sinn mehr, hier zu bleiben. Wir fahren und Wir schweigen. Wir fahren und schweigen. Ich bleibe hier. Nora versteht Spielzeugeisenbahn, aber will ich, dass sie die versteht? Will ich, dass sie mich versteht? Tom steht an so einem Meer und denkt. Auf einmal hat Tom Lust zu schreien. Tom schreit. Tom schreit und schreit und seine Stimme wird immer fester mit jedem Schrei. Und das Denken geht echt leichter nach dem Schreien. Und auf dem Weg zu der Pension nimmt er sich vor, von jetzt immer mit mir zu reden. Über alles! Ich will alles mit ihr teilen! Sie soll alles wissen von mir! Ich will keine andere Frau, denn eine andere Frau, das ist nur ein anderes Problem! Als Tom reinkommt, merkt er, dass über alles reden gar nicht so einfach ist. Du! Was stellst du dir eigentlich so vor für deine Zukunft? Ich meine, was willst du denn mal machen und so? Und ich höre, ich will nicht los sein. Und dann kommt da so ein Trotz und sie sagt... Weiß nicht, irgendwas Freies. Vielleicht wäre ich Schauspieler oder Maler. Hast du denn Talent? Und das klingt wie, traue ich dir nicht zu, du Flasche. Und Nora wird noch trotziger. Na klar habe ich Talent. Und Tom hat keine Ahnung, dass das ganze Gespräch in eine falsche Richtung läuft. Willst du in Deutschland, eine Schule oder wie? Ich höre Deutschland... Hau ab und mach, was du willst. Und da springt Nora auf, stopft ihre Sachen in eine Tasche und ich verstehe so lange nicht, was sie da tut, bis sie in der Tür steht und mich anschreit. Ich brauche dich nicht! Dich nicht! Niemanden! Und die Tür zuschlägt. Die ist doch krank. Echt krank. Vera sitzt rum. Vera kommt in den Flur. Sie erinnert sich an den Gedanken vor ihrer Amerikareise über den Geruch, den sie nie mehr riechen wollte. Jetzt habe ich die Nase sofort voll. Vera setzt sich auf einen Stuhl und sieht die Wand an. Das war mein letzter Versuch, Glück zu finden. Denkt Vera. Pitt hat Pech. Seit Vera weg ist, läuft nur noch Scheiße. Du hast weder Geld für irgendwas, noch zum Zurückfliegen. Kennst kein Schwein. Kannst nichts ordentliches. Es ist Nacht. Du bist allein, weißt nicht, wo schlafen und erst recht nicht, was essen. Kommen wir zu den positiven Seiten. Du bist im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Nachdem ich eine Stunde wie ein Arsch diese Straße lang gegangen war, gehe ich in so eine unsägliche Pinte. Da ist schon wieder so eine Frau. Mit ziemlich speckigen Haaren und dürr. Nee, die guckt ein bisschen irre, aber sehr intensiv. Ich hasse es über Frau hin und sie angesprochen. Ey, geht's gut und so? Sie antwortet gar nicht, sondern zerrt mich raus. Erzählt was, dass sie verfolgt wird und so. Sie hat Angst, nach Hause zu gehen, sagt sie. Weil die da schon auf sie warten. Ich denke mir, okay, Mutter, ist recht. Zu Hause klingt nach Bett mit vier Wänden drumherum. Ich gehe also mit dir nach Hause. Und dann denke ich auf einmal an Jeffrey Dahmer, mein Lieblingsmörder. Und ehe ich weiterdenke, kommt das Mädel wieder. Mit einem Glas in der Hand. Die ist bestimmt kein Massenmörder, dafür ist sie zu dünn. Und ich trinke das Zeug. Es ist irgendein billiger Dreck. Sie lächelt mich an. Und dann fängt auf einmal der Stuhl, auf dem ich sitze, an zu fackeln. Ich fahre runter. Mir schlecht. Bewegen kann ich mich nie mehr. Denken kaum noch. Da taucht wieder Jeffrey Dahmer auf. Und ich frage mich, was der in meinem Kopf will. Ich habe gar nicht so viel Angst. Ich bin nur so schlaf. Und das Mädchen kniet zu mir runter und macht was an meinem Kopf. Ich höre nur, dass es so komisch klingt und das Mädchen die ganze Zeit eine Litanei betet. Ja. Schwommen sehe ich, wie das Mädchen ein blutendes Ding in der Hand hält. Und als ich kopiere in meinem Watteschädel, dass das mein Skalp ist, da sitzt auch der Schmerz ein. Überraschenderweise enden Pits Aufzeichnungen an dieser Stelle. Ein ganz normaler Tag für Bettina. 3. Das Café am Platz. Da sind immer Menschen, die ich kenne. Menschen mit spannenden Berufen, Fotografen, Schreiber, Werber, Fernseher, sitzen da und scherzen sich über die Langeweile hinweg. Die Menschen, die hier sind heute, sind in meinem Alter. Und die meisten haben sich in Paargruppen arrangiert. Sie haben auch oft Kinder. Und dann erzählen sie, wie toll das ist, sich festzulegen. Ja, fast glaube ich es. Aber nur fast. Wenn ich jetzt noch alleine bin, muss ich es vermutlich lange bleiben. Wenige sind noch frei. Erst mit 40 werden wieder einige an Land gespürt. Vera und Bettina treffen sich. Sie haben uns alle Probleme genommen. Sie haben uns alle Sorgen genommen, bis nur noch wir übrig geblieben sind. Wer sind Sie? Doch darauf antwortet Bettina nicht. Es müsste etwas geben, irgendetwas, das uns von uns ablenkt. Was? Wieder weiß Bettina nicht weiter. Wieso geht die Zeit schneller, wenn eines einmal 30 geworden ist, fragt die eine Frau. Und die andere sagt, vielleicht weil uns dann klar wird, dass es keinen Probedurchlauf gibt. Helge geht was spazieren. Es ist schon dunkel und machen wir uns mal nichts vor. Verliebt und dunkel ist Venedig wirklich eine hübsche Stadt. Oh Freitag, mein Freitag. Wie konnte ich nun mal mit einer Frau zusammen sein? Denkt Helge. Die wollen dauernd reden. Dabei gibt es, wenn man ehrlich ist, nichts zu sagen für niemanden. Die Gassen werden immer dunkler, immer enger. Neben Helge liegt ein Kanal im Wasser. Freitag drängt sich dicht an Helge. Sehr dicht. So dicht, dass Helge in den Kanal fällt. Mit irgendwas auf dem Kopf, das ein Schlag gewesen sein könnte. Denkt er nichts mehr. Noch nicht einmal mehr, wieso er jemals mit einer Frau zusammen hatte sein können. Weil Frauen ja doch immer denken wollen. Mit dem auf dem Kopf, was ein Schlag von Freitag gewesen sein könnte, geht Helge unter. Im dreckigen Kanalwasser von Venedig. Und eigentlich hätte er froh sein können, denn sterben wollte er doch. Aber dass es so sein würde, hatte er sich gar nicht recht vorstellen können. Dass die Lungen sich mit Wasser füllen, mit verfaultem, stinkendem Wasser, was die Lungen platzen lässt, den Körper zerreißt, der Schmerz. Und gar nicht mehr denken. Nur den Schmerz los sein wollen und Luft haben. Bitte Luft, sagt der Körper und bettelt. Luft gibt's nicht, gestorben wird. Will nicht sterben, schreit irgendetwas. Alles schreit. Will nicht sterben! Muss gestorben sein. Dreckiges Kanalwasser. Füllt den Körper aus. Das Hirn, das Herz schwimmen in Fäulnis. Will nicht sterben. Japs der Mund. Bekommt nur noch mehr Wasser. Und so kann Helge einfach nicht froh sein, als er nun doch endlich stirbt. Aber vielleicht kann das niemand beim Ersaufen. Tom sitzt auf der Piazza. Die Sonne, ein kleiner Hafen. Im Hotelzimmer liegt Nora. Wenn so Leben ist, soll es nie aufhören. Es ist ganz früh. Wir haben die ganze Nacht nicht schlafen können. Wegen der Liebe. Es ist Liebe. Bei mir ist es viel klarer und stärker geworden, seit sie weggelaufen ist. Als ich so rumgefahren bin, um sie zu suchen, ist mir klar geworden, wie sehr ich sie liebe. Sie ist die Frau, mit der ich Weihnachten vor Schaufenster gehen kann, um die Eisenbahn anzusehen. Ich liebe Nora. Ich liebe. Ist das nicht schön, sowas zu sagen? Nora im Hotel. Scheiß Hotelzimmer. Und ist Tom. Mit Kurt Cobain wäre alles leichter. Mit Kurt wäre ich wie ich. Und mit Tom bin ich mir fremd. Ich bin nicht lustig. Ich bin nur durcheinander. Unten wartet Tom. Er wird mit mir reden wollen. Will ich ja auch, aber kaum sehe ich ihn an, bin ich ganz zu. Ich gehe jetzt zu Tom. Ich weiß nicht, ob ich den liebe. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Vera raucht eine. Ich arbeite in einer Firma, die irgendwas macht, was definitiv egal ist. Vielleicht existiert die Firma auch gar nicht. Ich finde, dass etwas zu tun, was offensichtlich sinnlos ist, passt genau zu dem Leben, das ich mir für mich vorstelle. Ich schlafe viel. Ich lebe so ein bisschen wie ein Tier. Ich weiß nicht, ob das so verkehrt ist. Obwohl es auch unglückliche Tiere gibt, die zu Tierpsychologen gehen, denke ich mal, die meisten Tiere fragen sich nicht andauernd, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen. Vielleicht sind sie glücklich. Ich würde sehr gerne mal mit einigen befreundeten Tieren über dieses Thema reden. Tom ist überrascht. Als er auf einmal am Ende der Welt einer alten Liebe gegenübersteht. Bettina! Er erinnert sich. An einen Morgen in der Stadt, als sie mich weggeschickt hat. Als er weinte, ganz früh am Morgen. Tom hatte mit Nora einen Ausflug auf so eine Venedig-Insel gemacht. Irgendwas muss man ja machen. Und dann treffen wir doch tatsächlich Bettina auf dieser Insel, die da irgendeine Geschichte für irgendeine blöde Zeitung macht. Bettina lädt uns ein in ihr Haus, das sie gemietet hat. Und Tom redet mit Bettina und sieht sie genau an. Die neue Bettina sieht unglücklich aus und schön. Und nichts ist da mehr von der Frau aus der Stadt, die kurz davor war, verbittert zu werden. Bettina hat eine Idee. Ich habe eine Idee. Hatte Bettina am nächsten Morgen in das ungemütliche Schweigen der Küche hineingesagt. Nora stocherte in ihren Rühreiern herum, als wären das Innereien. Also, wir mieten uns ein Auto und fahren dann zu den heißen Quellen. Oh, das ist klasse, das machen wir. Ich würde gerne hierbleiben. Das ist jetzt der Test. Dachte Nora. Wenn er mit ihr fährt, ist alles klar. Bitte lass ihn nicht mit ihr fahren. Also gut, dann fahren wir halt alleine. Bettina fährt Auto. Mann, hübsch, Sonne scheint, will ich haben. Tom ist gerade da, Pech für ihn. Ich glaube, ich bin jetzt soweit. Ich könnte wirklich mit jemandem zusammen wohnen. Ich glaube nicht mehr an die große Liebe, niemand sollte mehr daran glauben. Wir brauchen doch nur einen Menschen, damit wir nicht alleine sterben. Ich glaube, mit Tom könnte das gehen. Nora ist allein. Es ist schon Abend. Ich weiß nicht, wann sie zurückkommen. Es ist schon 9. Mein Herz ist ganz laut in diesem Haus. Es ist das Einzige, was sich in mir noch bewegt. Es wird später, aber ganz langsam. Und sie sind nicht da. Ich weiß, dass ich mit Tom nicht glücklich bin, aber ohne ihn auch nicht. Und ohne ihn bin ich dann unglücklich und allein. Und das ist echt zu viel. Vera guckt aus dem Fenster. Noch nie war ich in Venedig. Und jetzt bin ich dahin gefahren. Es macht Spaß, wohin zu fahren. Ich gehe in ein teures Hotel und sitze am Fenster des teuren Hotelzimmers. Nicht, dass ich sagen könnte, wie Leben so geht. Aber ich denke mal, es besteht aus solchen Momenten. Und es besteht aus den Zeiträumen zwischen solchen Momenten. Dass die gut rumgehen. Mehr ist es wohl nicht. Der Kellner klopft und bringt mir Tee und Kaviar. Das esse ich am Fenster. Unten gucken ein paar Menschen hoch. Sie sehen eine halbnackte Frau am Fenster sitzen und Kaviar löffeln. Oh, früher hätte ich so eine Frau auch beneidet. Tom guckt auch aus dem Fenster. Die Quellen waren ein bisschen enttäuschend, aber es ist egal, es war ein schöner Tag. Es war auch mal gut, was ohne Nora zu machen. Jetzt haben wir 2 Zimmer in einem kleinen Hotel, das guckt auf Berge. Ich ziehe mich aus und stehe am Fenster, um die Berge anzugucken. Und dann klopft es an der Tür. Bettina schiebt sich in mein Zimmer und lässt ein Handtuch auf den Boden fallen. Das Handtuch, das vorher um sie drum war. Und ich sage, ich liebe Nora. Ja, ich weiß, sie ist schwierig, aber ich liebe sie. Und ich will nicht. Nora guckt auch noch einmal aus dem Fenster. Als es 12 war, war Nora klar, dass die beiden nicht mehr kommen würden. Nora oder das Ding, das mal Nora gewesen war. Suchte ein Instrument, das schärfer war als der Schmerz und dem Zittern. Im Keller fand es etwas. Einen großen Kanister, schwer und voll mit Benzin. Den schleppte es hoch in die Küche, goss das ganze Benzin aus, nahm die Streichholzschachtel in die Hand und machte die langsam auf. Ihr werdet nicht glücklich werden, das verspreche ich euch. Und ich werde mich totlachen. Irgendwo werde ich sitzen und mich totlachen. Das Benzin reagierte vorbildlich. In wenigen Sekunden war der Raum voller Flammen. Nora wirkte. Was in ihre Lunge drang, war wie pures Feuer. Aber Nora wurde nicht ohnmächtig. Leider nicht. Das Fleisch schien von Noras Körper zu tropfen. Wieder Tropfen, herausgerissen unter gemeinem Schmerz. Sah Nora auf ihren Arm, wie unter schwarzen Fleischresten ein Knochen zischend brannte. Dann fraßen die Flammen glücklicherweise die Augen. Machte kleine Platzgeräusche. Dachte aber nicht mehr, die Nora, vor lauter Schmerz. Schrie auch nicht! Waren keine Lippen mehr da zum Schreien. Hörte erst auf, der Schmerz, als die Bauchdecke weggefressen war. Musste nicht mehr erleben, wie das Feuer die Därme verkochte, die Nora. Dann wachte Tom auf. Ihn störte erheblich, dass da so viel nackte Frau um ihn herum war. Hör mal, ich habe ein total komisches Gefühl. Wie ist denn deine Nummer in dem Haus? Ich muss mal Nora anrufen. Aber es ging natürlich keiner ran. Und weil er so nervös wurde, drängte er zum Zurückfahren. Bettina hatte da überhaupt keine Lust dazu, aber dann gab sie nach. Bettina und Tom sehen einen Laster. Und dann saßen wir im Auto, mitten in der Nacht und jeder in seinen Gedanken. Und die waren nicht schön. Endlich waren wir von dieser engen Serpentinenstraße weg auf der Autobahn. Tom fuhr ganz schnell, es war stockfinster. Bettina dachte darüber nach, warum kein Mann sie wollte. Tom fuhr noch schneller. Und dann lächelte Bettina und lebte auf einmal ziemlich gerne. Und Tom raste durch die Nacht. Er freute sich auf Nora. Er würde ihr alles sagen, dass er Lust hatte, sie zu heiraten. Ich suche mir einen Job. Lerne Italienisch. Und wir werden zusammen sein, weil wir einfach zusammengehören. Dann bog er um so eine Kurve und sah einen riesigen Laster auf seiner Spur. Der fuhr langsam. Der fuhr gar nicht. Der lag da und brannte. Und das merkte Tom, aber er merkte es irgendwie echt zu spät. Toms Kopf wurde von den Feuerwehrleuten weit ab der Straße gefunden. Sein Haar saß noch sehr gut, nur seine Augen wirkten unnatürlich aufgerissen. Bettina wurde aus dem Wrack geschweißt. Eine Metallstange hatte sie von der Körpermitte nach oben hin aufgetrennt. Eine Metallstrebe steckte in ihrem Kopf. Glücklicherweise hatte sie das Gehirn nicht verletzt, sodass Bettina noch einige Stunden Zeit hatte, sich auf ihren Abschied vorzubereiten. Vera trinkt Kaffee. Herzlichen Glückwunsch, sagt Vera. Vera hat Geburtstag und keiner da, um Vera zu gratulieren. Vera sitzt in einem Café. Trinkt Milchkaffee. Und die Sonne ist da. Vera denkt an Helge. An Nora und an Bettina. Aber nur kurz. Dann trinkt Vera wieder Milchkaffee. Auf einem Boot fahren drei Särge vorbei. Auf einem Boot fahren drei Särge vorbei. Auf einem Boot fahren drei Särge vorbei. Vera trinkt ihren Kaffee, sieht von den Särgen weg. In die Sonne. Schön blöd, einfach so sterben. Worum es geht, ist doch einfach nur, etwas zu lieben. Und wenn es Milchkaffee und Zigaretten sind. Und dann biegt das Boot mit den Särgen um die Ecke. Und dann biegt das Boot mit den Särgen um die Ecke. Und dann biegt das Boot mit den Särgen um die Ecke. Vera vergisst ihre Gedanken. Sie trinkt einfach ihren Kaffee. Und raucht. Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Nach dem gleichnamigen Roman von Sibylle Berg. Vera, Sophie Reuss. Nora, Dagmar Sitte. Helge, Christian Berkel. Bettina, Astrid Meierfeld. Tom, Bernhard Schütz. Pitt, Christoph Zapatka. Sprecher, Ulrich Liebka. Geräusche, Andreas Lück. Ton, Peter Kainz. Regieassistenz, Markus Mohr. Hörspielbearbeitung und Regie, Beate Andres. Eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 2001.